1 Live. Infos. Mit Caro Köhler und Bastian Rudde um 8 Uhr. Österreich sperrt Landstraßen für Touriverkehr. Fußballfrauen wollen ins Viertelfinale. Und das Wetter bringt mehr Sonne. Stauzeit. Auf einigen Autobahnen in Österreich gelten neue Regeln, auch für Touristen aus Deutschland. Es ist verboten, von Autobahnen abzufahren, um Staus zu umgehen und Maut zu sparen. Die Einzelheiten. Es ist ein Problem, das man aus NRW gut kennt. Gibt es auf der Autobahn Stau, weichen Autofahrer auf kleinere Straßen aus und auch die sind dann verstopft. In Tirol in Österreich soll das nicht mehr passieren. Pkw, Lkw und Motorräder dürfen Autobahnen nicht mehr verlassen, nur um Staus zu umfahren oder Maut zu sparen. Das Verbot gilt an Wochenenden bis Mitte September. Es kann also jeden betreffen, der in den Sommerferien von Deutschland aus in Richtung Berge oder weiter nach Süden fahren will, zum Beispiel über den Brenner. Wer von der Autobahn in Tirol runter muss, um sein Reiseziel zu erreichen, soll weiter abfahren dürfen. Die neue Regel gilt für alle ausländische Fahrer und Österreicher. Antikohle-Protest. Mehrere hundert Braunkohlegegner blockieren seit gestern Abend eine Bahnstrecke im Rheinischen Revier. Sie hatten eine Polizeikette durchbrochen und die Nacht auf den Gleisen verbracht. Die Bahnstrecke ist eine der wichtigsten Strecken für die Kohleversorgung der Kraftwerke im Rheinischen Revier. Die Aktivisten haben noch mehr Aktionen fürs Wochenende angekündigt. Sie fordern einen sofortigen Ausstieg aus der Kohleenergie. Kriegsgefahr. Die Krise zwischen den USA und dem Iran wird ein Thema für den Sicherheitsrat der UNO. Die USA haben eine Sondersitzung beantragt, die wird wohl am Montag stattfinden. Präsident Trump hatte gestern bestätigt, einen Angriff auf den Iran im letzten Moment gestoppt zu haben. Dafür bekommt er auch in den USA Kritik. Viele Politiker sind zwar erleichtert, dass es nicht zu dem Angriff gekommen ist, sie kritisieren aber, dass Trump es überhaupt so weit hat kommen lassen. Fußball-WM. Für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen geht es heute um den Einzug ins Viertelfinale. Gegner beim Spiel in Grenoble in Frankreich ist Nigeria. Die Afrikameisterinnen hatten sich am Donnerstag für das Achtelfinale qualifiziert. Anstoß ist um 17.30 Uhr. 1 Live. Sektorwetter. Das hat heute viel mehr Sonne dabei als gestern. Die paar Wolken, die durchziehen, haben keinen Regen dabei. Dazu schon wieder ein bisschen wärmer in Hagen, Paderborn, Gronau und Soest bis 23 Grad, in Erftstadt bis 24. Auch morgen oft Sonne und bis 31 Grad. Die neue Woche startet dann sogar mit bis zu 35 Grad. Stauschau. Zwei Meldungen haben wir. Die Autobahn 4 Aachen-Köln ist zwischen Dreieck Heumer und Kreuz Gremberg in beiden Richtungen wegen Brückenarbeiten bis morgen Vormittag gesperrt. Gerade 2 Kilometer stockend vor dem Kreuz Gremberg. Und noch die A40 Essen Richtung Duisburg. Die ist zwischen Mülheim Heimaterde und Mülheim Winkhausen wegen der Baustelle bis morgen früh gesperrt. Ihr könnt über die parallel verlaufende A42 ausweichen. Live. Tag Freunde, ich bin Sophie Passmann und das sind Avicii und Allo Black. Can you hear me? Yes, help me put my mind to rest. Two times click and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow. Feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. We'll be right back.

Das wird nicht leicht, dieses Wochenende sich zu entscheiden, was ihr macht, weil es gibt so viele geile Events im ganzen Sektor, unter anderem mit uns. Denn wir zerstören ja feiertechnisch zumindest Gelsenkirchen seit gestern. 3 Tage wach, unser 1Live-Mega-Event. Heute geht es weiter ab 14 Uhr mit Radiokonzerten mit euren Lieblingsstars. Es gibt DJ-Sessions, es gibt Lesungen, es gibt Partys. Für einzelne Events gibt es auch noch Restkarten. Einiges ist schon ausverkauft, aber Gelsenkirchen ist auf jeden Fall dieses Wochenende the place to be, wenn ihr coole Leute treffen wollt, feierwütig seid und Lust habt, unterschiedlichste Dinge zu erleben. Und das kann man ja von Gelsenkirchen auch nicht jedes Wochenende sagen. Falls ihr lieber gerne nochmal schrabbelig vor der Sommerpause richtig doll feiern wollt, sei euch Köln, der Club Bahnhof Ehrenfeld, ans Herz gelegt. Da ist wie regelmäßig die Don't Tell Dad Party und jetzt das letzte Mal vor der Sommerpause. Es wird wie immer Retro-Party-Pop-Hip-Hop-Rock-Kram gespielt, zu dem man einfach gut tanzen kann mit einem Bier in der Hand. Ab 22 Uhr geht's los. Und in Bonn im Basecamp ist heute Holy Colors Festival. Ihr wisst schon, bunte Farben, buntes Farbpulver in die Luft schmeißen, gleichzeitig alles in weiß angezogen. Es sieht wahnsinnig toll aus. Man kann super Fotos für Instagram machen. Das ist ja eigentlich der Hauptsinn in Deutschland von diesen Partys. Geht um 12 Uhr los, geht bis um 22 Uhr. Da ist dann aber das Licht nicht mehr so gut für Instagram. Und egal, wo ihr hingeht, ob ihr mit uns in Gelsenkirchen 3 Tage wach feiert oder in den Club geht oder zum Holy Colors Festival oder was ganz anderes macht, fahrt vorsichtig und habt euch lieb. Sektor Events in 1 Live. Neu für den Sektor. Guten Tag, ich heiße Ed Sheeran. This is my brand new single. Ed Sheeran. Neu für den Sektor. 1 Live. She ain't messing with no other man. Me and her have something different. I really need all you to understand. That nobody's coming close, and I don't ever wanna run around. I spent my youth jumping in and out. She needs, she can call me. Don't worry about it, that's my seed, oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If you cross her. No other man. Now what you not gonna do is stand there crushed from me like you got kung fu. That's their crust arm running your mouth like a faucet. No. But y'all know that my girl been doing CrossFit. Kung pop, hit your ass with a cross kick. Pulling air out, wear out, you exhausted. No, she gonna slide anytime you bitches talk shit. Keep a little blade in a fucking little Claus kid. No one say hi to me without her. Better pay your respect to the queen. Better do that shit

sollte eine symbolische Unterrichtsstunde für mehr Klimaschutz abhalten. Andere Aktivisten planen eine Menschenkette in einem Ort, der für den Tagebau Garzweiler 2 weggebaggert werden soll. Eine Fahrraddemo soll es auch geben. Alles mit dem Ziel, dass es mit dem deutschen Kohleausstieg schneller geht als 2038. Fahrverbote. Österreichs Bundesland Tirol sperrt ab heute viele Landstraßen für Durchreisende. Das betrifft auch deutsche Touristen, die zum Beispiel über die Brenner-Autobahn nach Italien wollen. Sie dürfen nicht mehr abfahren, um zum Beispiel die Maut oder Staus zu umgehen. Gelten soll das an Wochenenden bis Mitte September. Österreich sagt, dass der Reiseverkehr die Dörfer in Tirol stark belastet. Gleisarbeiten. Wer mit dem Zug am Wochenende über Köln fahren will, muss sich auf Probleme einstellen. Die Deutsche Bahn arbeitet an den Gleisen der Hohenzollernbrücke. Deswegen können einige Züge den Hauptbahnhof nicht anfahren. Das bedeutet Umleitungen. Der RE1 Richtung Hamm fährt am Wochenende über Neuss bis nach Düsseldorf. Auch RE8 und RE9 halten nicht am Kölner Hauptbahnhof. Stadtstrand. Ein Freizeitprojekt in Düsseldorf sorgt für Diskussionen. Am Rheinufer eröffnet heute einer von drei neuen Stadtstränden. Besucher können dort kostenlos liegen und Sonnenschirme ausleihen. Es soll auch Duschen geben. Die FDP in Düsseldorf kritisiert die Idee. Sie befürchtet, dass dadurch eine Ballermann-Partyzone am Rheinufer entsteht. 1 Live. Sektorwetter. Die Sonne scheint heute oft, es ziehen nur wenige Wolken durch und es bleibt trocken. Dazu diese Höchsttemperaturen in Detmold 22 Grad, in Hagen und Plettenberg 23, in Heinsberg und Kamen 24. Morgen dann noch mehr Sonne und bis 32 Grad. Die neue Woche startet dann mit bis zu 35 Grad. Stauschau. Die A4 Aachen-Köln ist zwischen Dreieck Holmer und Kreuz Kremberg in beiden Richtungen wegen Brückenarbeiten bis morgen Vormittag gesperrt, gerade 2 Kilometer stockend vor dem Kreuz Kremberg. Und dann haben wir noch die A40 Essen Richtung Duisburg, die ist zwischen Mülheim Heimaterde und Winkhausen wegen einer Baustelle bis morgen früh gesperrt. Ihr könnt über die A42 ausweichen. Eins live. Tag Freunde, ich bin Sophie Passmann. Am Wochenende sind Rituale ganz wichtig. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich einfach als Ritual jeden Samstag zu faul bin, im Supermarkt einzukaufen und am Sonntag dann nichts zu essen habe und eine Ausrede habe, um beim Lieferdienst was zu bestellen. Das ist so mein Ritual. Andere Rituale wären zum Beispiel am Wochenende mal die neuen Platzierungen der 1Live O-Ton-Charts sich anzuschauen. Können wir auch machen. In 10 Minuten zum Beispiel. Yeah. Right now I'm in a state of mind. I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Eins Live. We go together. Better than birds of a feather, you and me. We change the weather. Yeah, I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Ein bisschen was getan diese Woche, dank euch, denn ihr habt auf 1live.de wie immer abgestimmt für eure Favoriten bei den O-Ton-Charts. Eine Neuvorstellung, ein bisschen was abgerutscht nach unten und nach oben, aber es bleibt funny. Platz 5. War letzte Woche noch eine Neuvorstellung, ist jetzt auf der 5 gelandet, ist aus der Alpha-Doku-Reihe Unsere Geschichte. Und da wird eine kleine Warnung ausgesprochen an vielleicht auch Berufsanfänger unter euch. Der nächste Burnout kann manchmal auch einfach nur 30 Sekunden entfernt sein. Seit einem Jahr arbeitet er im Zentrallager. Warum kommt es jetzt auf Schnelligkeit an? Auf Schnelligkeit? Das wird geladen. Jetzt spricht sie. Das wurde geladen. Bedienerdatei wird geladen. Die aktuelle Bedienerdatei ist Serkan Duran. Bitte sind Sie einige Sekunden lang ganz ruhig. Sagen Sie bitte 0. 0. 1. 1. Willkommen, Serkan Duran. Okay. Tätigkeit. Kommissionierung. 18 Positionen und 24 Kolli, soll dauern 08 Minuten 49 Sekunden. Bereich 11, dann 15, 33, 1, 51 Positionen und 145 Kolli, soll dauern 23 Minuten 30 Sekunden. Behälter 1, 2, 3, 3 Systemrollbehälter RB3. Geschafft. Platz 4. War letzte Woche noch auf der 3 und ist aus unseren 1Live-Infos. Und da muss man auch warnend sagen, bitte immer ernst nehmen. 1Live-Infos. Mit Mathis Trapp um 5 Uhr. Schulbehörden warnen vor Schwänzen. Polizei im Ruhrgebiet bekommt neues Trainingszentrum. O-Ton-Charts. Langweilt mich, langweilt mich. Nur in 1 Live. Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless, I surrender.

1 Live. Drei Tage wach in Gelsenkirchen. Ja, warum denn nicht mal Gelsenkirchen zusammen mit euch auseinandernehmen? Mit Radiokonzerten, mit Lesungen, mit Comedy, mit Live-Podcast, mit Party, Party, Party, Party. Falls ihr euch noch keine Tickets sichern konntet für das gestern und auch die kommenden Tage in Gelsenkirchen, guckt mal auf 1live.de. Es gibt noch für ein paar Veranstaltungen Tickets. Und ansonsten, falls ihr es gar nicht nach Gelsenkirchen schafft, hier in 1live bekommt ihr natürlich alle Highlights von 3 Tage wach. Zum Beispiel das fantastisch kuschelige Konzert mit Lauf. Gelsenkirchen, how are you feeling tonight? Tränen in den Augen und es ist einfach genial, also mega. Ja, war mega gut. Er hat auch alle motiviert, dass alle nach vorne kommen und sich hinstellen und haben alle mega mitgemacht, also echt cool. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass eine Kirche so gut abrocken kann. Mein Lieblingsmoment war natürlich, als er sich ausgezogen hat. Ach, war schon so ein bisschen Gänsehaut und so. Paris in the Rain war richtig schön, weil er einfach so viel Spaß hat und er war so richtig glücklich. Ja, ich bin so ein bisschen im Himmel gerade. I like me better, weil er einfach gute Laune macht und live sogar noch besser. Ja. I like me better. Also, by the way, make some noise for 1live for putting this on. Right now. Lauf. 1live. I don't know what it is, but I got that feeling. Hey. Waking up in this bed next to you, swear the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. I like me better when I'm with you. Hey, I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, cause I like me better when. In Gelsenkirchen. Spürst du die Sandkörner fallen, alles zieht so schnell vorbei und so viel Träume vergehen mit der Zeit. Ja, an irgendeinem Tag wird es enden, doch an allen anderen nicht. Haben vergessen, wie viel Leben uns bleibt. Wir wollen alles sein, nur nicht wer wir sind, haben Angst vor Einsamkeit. Doch stecken mittendrin, hoff auf die Revolution, doch sie schweigt. Ist da irgendwer oder bin ich allein? Kann mich irgendjemand hören? Das nichts als gottverdammte Stille zwischen uns. Ich sende es auf allen Kanälen, ich zünd die Leuchtfeuer an, das hier geht durch oder gegen die Wand. Und wenn du's hören kannst, dann spann die Flügel auf, ein Nerv von Schmetterling beschwört den Sturm herauf. Ein Hauch von Revolution in mir schreit, ist da irgendwer oder bin ich allein? Sag, ist da irgendwer oder sind wir allein? Kann mich irgendjemand hören? Das ist mein Signal. Freunde, ihr hört eins live. Ich bin Sophie Passmann. Ab 9 Uhr geht's weiter mit den Kollegen Benny Bauerdick und Franzi Nieser. Habt ein schönes Wochenende. Reklame. Willkommen bei der Rewe-Preisverleihung. Der heutige Sensationspreis geht an Scheber Katzennahrung. Die 85 Gramm Beutel oder Schale für nur 33 Cent. Und der Knallerpreis geht an Lea Dama Käsescheiben, verschiedene Sorten. Je 140 Gramm Packung für nur 99 Cent. Rewe, dein Markt. Ich gehe immer noch mit Mutti einkaufen. Dann zahlt sie. Kann man machen, muss man aber nicht. Spar einfach bei Lidl. Heute zum Hammerpreis. Nestle Line oder KitKat. Zum Beispiel die 6x30 Gramm Packung 44% billiger. Für nur 1,11 Euro. Wochenendlich bei Lidl. Ab in den Lidl. Lidl lohnt sich. Gute Nachrichten von Fehlmann. Sonnenbrillen in ihrer Sehstärke gibt es jetzt für 17,50 Euro. Mehr als 600 Fassungen, Einsteigengläser, 3 Jahre Garantie. Brille Fehlmann. Angaben zu den jeweiligen Fehlmann-Niederlassungen finden Sie unter www.fehlmann.com. Die volle Markenvielfalt zum Aldi-Preis. Dieses Wochenende Bärenmarke Frischmilch 3,8%. Die 1-Liter-Packung zum Aldi-Preis von 85 Cent. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Bei Amazon können Sie jetzt noch entspannter shoppen. Bluetooth-Kopfhörer, Geschirrspüler. Denn bei Amazon gibt's jetzt Kauf auf Rechnung. Und Kauf auf Rechnung bedeutet, Sie bestellen jetzt ein Strandkleid in Größe 42 und 40. Zahlen aber erst im nächsten Monat. Das heißt bis zu 6 Wochen nach Kauf. Ganz einfach und sicher per Banküberweisung. Und ganz entspannt. Weitere Infos auf amazon.de/Rechnung. Ladies and Gentlemen, die Kaufland Samstags. Nur samstags, nur günstig, nur nicht verpassen. Zum Beispiel Karpurland grobe Bratwurst. 12 Stück in der 1,2 Kilo XXL Packung für 3,99. Und Hohes C, die 1,5 Liter Packung, 42% günstiger für je 1,44. Nur am Samstag, nur bei Kaufland. Hey, Fabi hier. Das geht an die Jungs, die gerade in meine Wohnung einbrechen. Ihr Amateure. Ich sehe euch über die Webcams auf meinem Smartphone. Aber wo ihr schon mal da seid, hinterlasst doch eine positive Bewertung auf schlaflokal.de. Sowas wie unkomplizierter Check-in wäre nice. Ach, und an den Typ, der schon eine Weile auf dem Klo hockt, gib mal 5 Sterne für den Sitzkomfort. Meine Co-Gastgeber kümmern sich dann gleich um euren Checkout. Sie heißen Kommissarin Eickhoff und Einsatzleiter Patschke. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf.